Wir können also unser kontraktliches Honorar dafür, dass wir Herrn McKees Ding festgemacht haben, nicht bekommen, gnädige Frau. Ganz richtig, einen Dreck bekommt ihr und keinen Judaslohn. Und warum, gnädige Frau? Weil dieser saubere Herr McKees wieder in alle Winde verstreut ist. Darum! Und jetzt marsch aus meiner guten Stube, meine Damen. Also das ist doch die Höhe! Machen Sie das nur nicht mit uns, das möchte ich Ihnen gesagt haben, mit uns nicht. Filch! Die Damen wünschen, hinausgeführt zu werden. Ich möchte Sie doch bitten, Ihre dreckige Fresse zu halten, sonst könnte es passieren, dass... Na, wie ist's, meine Damen? Sitzt der Herr McKees oder sitzt er nicht? Lassen Sie mich mit Ihrem Herrn McKees in Ruhe. Dem können Sie nicht das Wasser reichen. Ich habe heute Nacht einen Herrn weggehen lassen müssen, weil ich in die Kissen weinte, als ich daran denken musste, dass ich diesen Gentleman an Sie verkauft habe. Ja, meine Damen, und was glauben Sie, was heute Morgen geschah? Vor noch nicht einer Stunde, ich hatte mich eben in den Schlaf geweint, pfiff es, und auf der Straße stand eben dieser Herr, um den ich geweint hatte und wünschte, dass ich ihm den Schlüssel herunterwerfe. In meinen Armen wollte er mich die Unbill vergessen machen, die ich ihm zugefügt habe. Das ist der letzte Gentleman in London, meine Damen. Und wenn unsere Kollegin Saki Tawdry jetzt hier nicht mitgekommen ist, dann ist es, weil er von mir noch zu ihr ging, um auch sie zu trösten. Saki Tawdry. So, jetzt wissen Sie, dass Sie diesem Herrn nicht das Wasser reichen können, Sie niedriger Spitzel. Filch, lauf schnell zum nächsten Polizeiposten. Herr McKees weilen bei Fräulein Saki Tawdry. Aber meine Damen, warum streiten wir? Das Geld wird gezahlt werden, selbstverständlich. Liebe Celia, du solltest lieber gehen und für die Damen Kaffee kochen, als dass du sie hier anpöbelst.